Ich habe großen Kohldampf! Jam, jam. Schieb mir jetzt was rein! Jam, jam. China, Fraß und Pizza! Jam, jam. Das muss doch jetzt nicht sein! Jam, jam. Und ich fahre zum McDrive! Und ich stell mich hinten an! Nach 3 Minuten komm ich dran! Und ich schrei den Alten an. Fischbeck! Gib mir ein Fischbeck! Fischbeck! Ich brauch ein Fischbeck! Fischbeck! Dich hau ich gleich weg! Fischbeck! Ich brauch ein Fischbeck! Fischbeck! Fischbeck! Was ist los? Ich dachte, der Rüpel, ein Fischbeck ist kein Fisch drin, da wird er doch kotzieren.